Alan Parsons, der in den 70ern genau wie Art of Noise Jahre später das Genre Produzentenalbum auftat, der Tontechniker, der schon bei den Beatles und Pink Floyd Alben dabei war, entwarf mit The Alan Parsons Project hypnotische Musik, die zwar mit Künstlichkeit glänzte, aber doch, wie wir gerade mit Lucifer hörten, mit ohrwurmlastigen Melodien gefüllt waren. Ohrwurmlastigkeit, sauber herausgearbeitete Melodien, alles nicht unbedingt charakteristisch für den frühen Sound von The Pink Floyd. Dafür schufen die Engländer noch schon 1973 einen der Vorläufer von dem, was man heute Ambient oder Trance nennt. Bombastische Soundcollagen, das aus einer anderen Welt, die dann langsam wieder zu dem werden, was man Anfang der 70er Progressive Rock nannte. Alles unter Einsatz, ganze Artillerien von Keyboards und die von den Keyboards, die zu dieser Zeit aufzutreiben waren. Von ihrer LP Metal, hier sind Pink Floyd mit Echoes.